1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir sind wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch sehr herzlich zu unserer Freitag-Nacht-Ausgabe, die wie immer eine offene Themenrunde ist. Wer also gerne mit mir sprechen möchte, ganz egal über was, der kann sich gerne bei uns melden. 0800 220 50 50 oder mailen domian@wdr.de. Und schon geht es mit dem ersten Anrufer los. Das ist nämlich der Marc. Und Marc ist 34. Guten Morgen, Marc. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo. Hallo, Marc. Und was geht's bei dir? Ich habe meine Frau, wie das letzte Schwein behandelt 2006. Ich habe wie das letzte Schwein behandelt? Bitte? Du hast deine Frau wie das letzte Schwein behandelt? Ja, also ich war das Riesenarschloch. Ich habe meine Frau 2006 kennengelernt. Ja. Also ich muss dazu sagen, meine Frau, versuche ich ganz kurz zu beschreiben, das ist eine sehr, sehr wertevolle, starke, intelligente und attraktive Frau. Das ist jetzt auch nicht übertrieben. Also jeder Mann, der sie kennenlernt, es gab noch keinen, der sich nicht in sie verliebt hat. Ich habe diese Frau kennengelernt. Sie hatte, war meine Nachbarin und ihr Sohn hatte einen sehr, sehr schweren Unfall, der normalerweise tödlich endet. Ist vom Auto angefahren worden, eine schwere Kopfverletzung, sie war am Boden zerstört. Und in der Zeit habe ich sie kennengelernt. Und ich war, ich war absoluter Egomane, ein Arschloch, ein Fremdgänger. Und ich habe sie 2006 kennengelernt, habe mich nicht nur in sie verliebt, sondern das erste Mal in meinem Leben auch Liebe gespürt. Und echt, das erste Mal in deinem Leben? Ja, ich hab, emotional bin ich total verkümmert. Und Also war diese Frau was, oder ist diese Frau was ganz Besonderes? Diese Frau ist die Frau meines Lebens. Aber das Problem ist, dass ich mich 2006 hat angefangen, ich habe sie 3 Wochen gekannt, da habe ich sie betrogen. Nach 3 Wochen schon? Ja, dann habe ich... mit wem? Mit einer Ex von mir. Dann habe ich von einer anderen Beziehung, was ich nicht wusste, aber ich habe halt gemacht, ich habe mich verhütet und habe eine Krankheit mitgebracht, also mehrere sogar, und habe sie damit angesteckt. Wie was heißt das? Meine Fehlgeburt. Eins von dem anderen. Wenn ich anfange zu erzählen, ich könnte, glaube ich, eine Stunde erzählen. Ja, ich muss noch ein paar Zwischenfragen stellen, damit ich es wirklich kapiere. Also, du bist ihr mehrfach fremdgegangen. Ich bin mir mehrfach fremdgegangen, ja. Also 2006 bin ich hier 4-mal fremdgegangen. Und du hast mehrere Krankheiten übertragen? Naja, also das war Chlamydien. Ja. Und Tripper. Du hast dich nicht geschützt beim Geschlechtsverkehr? Nein. Diese Erkrankung hast du deiner geliebten Frau quasi untergejubelt. Genau. Und das ist nicht nur, dass sie dadurch eine Fehlgeburt hatte, sondern... Sie war schwanger von dir? Sie war schwanger von mir. Und hat durch diese Erkrankung eine Fehlgeburt bekommen? Das erste Mal ein Kind verloren. Sie wurde dann später nochmal schwanger. Hat Zwillinge erwartet, ein Kind ist abgeblutet. Und das zweite Kind, also man muss dazu sagen, sie hat nicht nur Zwillinge, aber sie hat auch noch durch diese Krankheit Gebärmutterhalskrebs bekommen. Der wurde dann trotz der Schwangerschaft operativ behandelt. Kann man das so klar nachweisen, dass durch diese Erkrankung der Krebs gekommen oder ausgelöst wurde? Ja. Definitiv. Sie hatte früher schon Krebs gehabt und war Risikopatient. Verstehe. Also ist denn das eine Kind gesund zur Welt gekommen? Nein, weil ich sie in der Zeit im Stich gelassen habe. Sie hat sogar in der Nacht, in der sie das Kind verloren hat, war ich bei einer anderen Frau. Also Moment mal, das waren Zwillinge. Das erste Kind. Eins ist abgeblutet, das andere hat sie abtreiben lassen. Das war im 4. Monat. So, das ist ja eine Riesengeschichte, die du mir da erzählst. Ach, ich kann ja noch mehr erzählen. Sie hatte eine schwere Lungenentzündung in der Zeit. Ja. Zusätzlich hat aber jeden Tag gearbeitet auf dem Weihnachtsmarkt. Man muss dazu sagen, sie ist eine alleinerziehende Mutter von 5 Kindern. Ich würde ganz einfach mal sagen, Das reicht mir jetzt als Eindruck, was du. Es sei denn, es ist jetzt noch etwas ganz. Ja, ich habe einmal Fremdgehen ist, habe ich damals mich verplappert und habe es dann gestanden. Und habe jetzt 2 Jahre gebraucht, darüber hinwegzukommen. Und das Problem ist, dass ich diese ganze Sachen, die ich 2 Jahre lang mit mir rumgetragen habe, also ich habe an mir gearbeitet. Das ist leider nicht zu glauben, dass ein so ein Arschloch sich ändert, aber ich habe an mir gearbeitet und ich wollte. Ja. Marc. Belügen. Und ich habe ihr vor 2 Wochen die Wahrheit gesagt. Aha, ihr seid also immer noch zusammen? Ja, allerdings weiß sie nicht, ob sie das auch bleiben möchte. Wohnt ihr zusammen? Ja, wir wohnen wir sind verheiratet seit Januar diesen Jahres. Ach so. Wo ist sie jetzt? Hier ganz isoliert auf dem Land. Wo ist sie jetzt? Sie sitzt neben mir. Sie sitzt neben dir? Ja. Das heißt, sie hat das gerade alles mitgehört, was du auch mir erzählt hast? Ja. Würde sie ein paar Worte mit mir sprechen wollen? Weiß ich nicht. Frag sie mal. Ja, würdest du? Ich reiche den. Sehr gerne, ja. Hallo, Domian. Ja, hallo. Mit wem spreche ich? Mit der Bridget. Wie? Bridget. Bridget. Mhm. Bridget, das haut mich um, was ich gerade gehört habe. Das haut mich so um, dass ich eigentlich sprachlos bin. Was sagst du? Was sag ich dazu? Ich hab ja nicht gewusst, warum er mich im Stich gelassen hat. Ich hab gedacht, weil er war ziemlich emotionslos und ich habe gedacht, er braucht Zeit. Und ich habe ja erst vor 2 Wochen das alles erfahren. Ja. Eben, nachdem du das jetzt erfahren hast. Und das ist ja nicht nur einmal gewesen. Das ist ja eine Verkettung von vielen und schwerwiegenden Dingen. Wie denkst du jetzt, hast du 2 Wochen Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Wie denkst du über ihn und die Sache? Ihn und ich liebe ihn. Kann man jemanden noch lieben, der einem sowas angetan hat? Das ist eine gute Frage. Kann man das? Man tut es einfach, weißt du? Warum tut man es? Das kann ich dir nicht sagen. Versuch es. Das ist dein Leben. Bemühe dich darum, diese Frage zu beantworten. Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen, ich liebe ihn. Er ist hier fremdgegangen, du hast deine Kinder verloren, du hast schwere Erkrankungen durch seinen Egoismus bekommen. Was müsste denn noch passieren, dass du ihn nicht mehr liebst? Da kann nichts passieren, dass ich ihn nicht mehr liebe. Na, das klingt aber jetzt wie eine, als wärst du ihm zu 100%ig hörig. Nein, das bin ich nicht. Nein. Im Moment fühle ich so eine Leere, weißt du? Weil er sagt zu mir, er hat mich im Stich gelassen, weil die Frau, die mit ihm schlafen wollte, ihm gesagt hat, dass ich lügen würde. Er hat gesagt, es wäre für ihn der leichtere Weg. Er schwört, er hat sich verändert. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich sehe ja die Veränderung und ich spüre sie ja auch. Aber ja, aber er hat zwei Jahre dich im Dunkeln gelassen. Und die paar Wochen, wo du es jetzt weißt, kannst du nicht großartig was bemerken. Ich habe die 2 Jahre schon die Veränderung gemerkt, das habe ich schon. Aber ich weiß nicht, ist die Veränderung da, weil es keine Gelegenheit mehr gab? Wir sind weggezogen, wir sind aus der Stadt ins Land gezogen. Gute Frage. Wir beide reden gleich weiter. Gib mir ihn nochmal. Richten wir die Frage gleich mal an ihn. Ja. Hm? Ja, hallo? Marc, ja. Deine Frau sagt, sie meint, dass du dich ein bisschen verändert hast. Liegt das daran, dass du keine Gelegenheiten hast im Moment? Ja, das ist das, was sie mir auch sagt. Also wenn sie sagt mir, wenn die Gelegenheiten kommen, dann würde ich sofort wieder fremdgehen. Das ist aber nicht der Fall. Wie können wir da sicher sein? Ja, ich bin mir da absolut sicher. Warum? Weil, weißt du, ich habe mein Leben lang, und das ist jetzt auch nicht übertrieben, ich habe mein Leben lang gelogen, immer gelogen, mein eigenes Leben zusammen gelogen. Wer gibt die Gewissheit, dass es jetzt anders ist und warum sollte es anders sein? Ich will so nicht mehr weiterleben. Ich kann so nicht mehr weiterleben. Ich kann nicht mehr eine Lüge leben. Ja, du klingst mir fast schon so, als wärst du das Opfer, wie du redest. Bitte? Es klingt mir fast schon so, als wärst du das Opfer. Nein, Entschuldigung, ja, ich bin kein Opfer. Ich will auch kein Mitleid, das ist das Letzte, was ich will. Ja, du bist der Täter. Ich muss mich einfach, ich konnte so nicht mehr weitermachen. Weißt du, ich hab gesehen, was ich mit der Frau, die ich liebe, angestellt habe, was ich mit den anderen Menschen, jeder Mensch in meiner Umgebung. Mhm. Und eigentlich verdienst du gar nicht so eine Frau wie deine Frau. Du recht, hast du vollkommen recht. Also das ist eine Frau, die die hätte dich jetzt hochkant raus töten würden und ich verdiene sie nicht, nein. Ja. Das ist richtig. Ich und ich weiß nicht, eigentlich brauchst du einen starken Gegenpol. Die Frau ist enorm stark. Ja, aber sie hat mich jetzt zwei Jahre lang. Ich meine, es ist ja nicht so, dass die Veränderung kam ja nicht nur von innen heraus. Es war ja auch so, dass sie ist ein sehr, sehr offener und ehrlicher Mensch. Und sie sagt immer direkt ihre Meinung und hat mir das zwei Jahre lang auch kundgetan und hat, ja. Als du ihr das gebeichtet hast, wie hat sie denn da spontan reagiert in der ersten Stunde? In der ersten Minute spontan reagiert, ja, total schockiert, gar nicht reagiert. Also sie war, fassungslos, absolut fassungslos. Hm. Nein, die ganze Welt zusammengebrochen. Ich übertreibe jetzt nicht, dass durch dein Verschulden auch die Kinder verstorben sind, das kann man sagen. Ja, das ist durch mein Verschulden, das ist vollkommen richtig. Und ihre Kinder, und wahrscheinlich kann sie auch keine mehr kriegen, das ist noch nicht ganz sicher, aber es ist höchstwahrscheinlich so. Wie will man sowas wieder gut machen? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Also ich habe keine Ahnung, echt nicht. Weißt du, ich sage, dass du überhaupt von dir aus noch den Willen hast und dich nicht schämst, bei dieser Frau zu bleiben. Das wundert mich. Natürlich. Was heißt schämen? Ja, eigentlich musst du dich in Grund und Boden schämen. Natürlich schäme ich mich. Natürlich schäme ich mich für das, was ich getan habe. Ja. Ich schäme mich. Ich hasse mich sogar dafür, was ich getan habe. Abgrundtief. Und wenn es nicht feige wäre und vor den Konsequenzen fliehen, dann hätte ich schon ganz andere Konsequenzen gewählt. Aber es ist einfach, ich liebe diese Frau. Ich kann nicht. Welche Konsequenzen wären das gewesen? Bitte? Welche Konsequenzen wären das gewesen? Ja, ich habe auch schon drüber nachgedacht, mir das anzutun. Aber naja, gut. Du komm, jetzt wollen wir nicht die Dramatik noch überschrauben. Nee. Das wäre natürlich ein brachialer Abgang, den du dann machen würdest. Das wäre auch feige. Ja, ja. Das also nur mal auf. Also das musst du auch die Suppe auslöffeln. Das tue ich auch. Ich weiß das nicht, Marc. Ich wäre, wenn ich an der Stelle deiner Freundin wäre, komplett bedient. Ich hätte dich hochkantig rausgeschmissen. Hochkantig. Für immer. Ich würde kein Wort mehr mit dir reden. Vielleicht in 10 Jahren mal, aber jetzt nicht mehr. Ja, das Problem ist auch, da sind noch Kinder. Und die sind zwar nicht von mir, aber die drei Kleinen, die würden, die haben halt schon mehrere, also schon Vater verloren. Ja, ja. Durch Scheidung und ja, das wäre sehr traurig. Da komplett zusammenbrechen. Und ja. Weil das schon mal passiert ist bei den Älteren und die dadurch im Grunde total abgesackt sind in allem. Gut, das würde man auch hinkriegen noch. Ich finde es ganz schlimm, was du gemacht hast und kann da auch weiter gar nichts zu sagen, Marc. Ich kann dir da keinen, da gibt es gar keinen Weg, wie man aus so einer Schuld wieder rauskommt. Ich weiß es nicht. Da musst du dich jetzt aber dein ganzes Leben lang sowas von vernünftig benehmen, dieser Frau gegenüber und auch anderen Frauen gegenüber. Ich weiß. Ja. So, jetzt gibst du mir bitte deine Frau nochmal, bitte. Okay. Ja. Jetzt habe ich deinen Namen wieder vergessen, weil es ein bisschen schwierig ist, der Name. Bridget. Ja. Was willst du? Ich will, dass das, was er mir sagt, dass das, was er mir hier zeigt, dass das keine Lüge ist, dass wir von vorne anfangen können. Und du glaubst, dass das geht? Ich glaube, dass ich das kann, ja. Ja. Ja. Ich weiß. Ich, klingt komisch. Ja, es klingt wirklich komisch. Ich weiß gar nicht, wie nieder man jemanden treten muss, um das dann, dass man sagt, nun ist Schluss. Mensch, der hat mit deinem Leben, der hat mit deinem Leben gespielt, weißt du das? Ich weiß. Es geht ja nicht nur um, dass er einmal mal fremdgegangen ist. Lieber Himmel, das kriegt man vielleicht auch noch auf die Reihe. Das habe ich ja auch. Ich wusste ja von einem mal fremdgehen und ich. Ja, ja. Er hat mir gesagt, das ging ihm scheiße und weißt du, ich habe für mich selber 1000 Ausreden gesucht, warum er fremdgegangen ist. Besteht da doch nicht eine große emotionale Abhängigkeit deinerseits deinem Mann gegenüber? Dass du große Angst hast, wenn er plötzlich nicht mehr da wäre? Ja. Ja, das glaube ich. Und ich glaube, dass das fast der Hauptgrund ist, weswegen du da bleibst. Weißt du, ich will dir da jetzt nicht reinreden und dir sagen, verlass deinen Mann. Ich bin nur so fassungslos darüber, dass du das doch so relativ, Na, gelassen kann man nicht sagen, aber verzeihend hinzunehmen gedenkst, ich will es mal vorsichtig ausdrücken. Ich weiß nicht, ob du also, da auf Dauer nicht. Wenn du ihn vor 2,5 Jahren gekannt hättest und würdest ihn heute kennen, das sind zwei verschiedene Menschen. Mhm. Das ist so, als wenn er irgendwo eine Persönlichkeitsspaltung hat. Okay. Dann kann man das ja vielleicht so angehen. Du weißt das erst 2 Wochen. Ja. dann gib ihm doch mal ein halbes Jahr eine Chance. Aber mit der klaren inneren Vorgabe sollte auch nur die kleinste Kleinigkeit passieren. Aber auch nur die aller kleinste Kleinigkeit, bist du weg. Ja. Also das finde ich das Mindeste, was du... Ist das, was mir auch so vorgeschwebt ist? Ja, wie du da rangehen sollst. Zeit bekommt. Ja, aber mit aller Strenge. Er muss sehr, sehr, sehr, sehr viel tun, um das Vertrauen wieder aufzubauen. Oh, ich denke nicht, dass das in einem halben Jahr machbar ist. Nein, das glaube ich auch nicht. Ich habe gerade zu ihm gesagt, wenn ich an deiner Stelle wäre, ich könnte das nicht. Ich würde den verachten. Ja, ich würde ihn verachten. Ja, das Problem ist, dass ich den Marc von früher verachte. Aber ich habe in den letzten 2 Jahren einen ganz anderen Menschen an meine Seite bekommen. Das ist okay. Schwer zu erklären. Ja. Einigen wir uns darauf, was heißt einigen? Das steht mir gar nicht zu, mich mit dir zu einigen. Aber vielleicht ist das eine Richtung, dass du sagst, ich gebe dem mal so eine Bewährungsfrist und dann sieht man weiter. Dann könnten wir zum Beispiel auch nochmal miteinander telefonieren. Sehr gern. Ja? Mhm. Meine Liebe. Alles Gute wünsche ich dir. Danke, wünsche ich dir auch. Danke sehr, auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. 0800 220 50. 50. Und jetzt möchte ich an der Stelle ganz herzlich auch die Zuschauer von 1 Festival begrüßen, die auch gerade zu uns gekommen sind während des Gesprächs. Hier sind wir alle zusammen und es kann weitergehen mit Sebastian. Sebastian ist 25. Hallo Sebastian. Hallo Domian, grüß dich. Sebastian, ich grüße dich. Um was geht's? Erstmal möchte ich dir ein großes Lob geben für deine Sendung an dich und mach einfach weiter so, finde ich klasse. Danke. Auch so wie du bist als Mensch, finde ich Tüfte. Freut mich sehr, vielen Dank. Danke für den Film. Mein Thema ist eben halt das Fingernägel kauen. Kaust du Fingernägel? Ja, ist richtig. Du kaust an den Fingernägeln. Schon lange? Ja, das mache ich. Ja, schon lange? Ja, seit über 10 Jahren ungefähr. Ja. Bist du in sehr prominenter Gesellschaft? Das machen ganz viele Leute, ganz viele Promis auch. Ja, leider. Britney Spears. Ich würde mich gerne abgewöhnen. Ja. Man munkelt sogar, dass unsere Bundeskanzlerin das machen soll. Ich weiß es nicht, aber man spricht so. Robbie Williams, Madonna und so weiter. Bist du verwandt mit Lukas Podolski? Nee, bin ich nicht. Nee. Du erinnerst mich so ein bisschen von der Sprache an ihn. Nee, das bin ich nicht. Was sind das für Situationen, wenn du an den Fingernägeln kaust? Ja, manchmal unbewusst oder Stresssituation oder ja... So eben halt. Ja. Wie weit sind die denn schon abgekaut? Ja, eben halt, ja, so bis man die abfällt, eben halt, also... Blutet's auch schon mal? Ja, früher. Ja. Wenn ich die mal ganz abgeknabbert habe, aber jetzt nicht mehr so extrem. Ja. Was machst du vom Beruf? Momentan gar nichts. Ich bin auf der Suche nach Achso. Arbeit, beziehungsweise nach einer Ausbildungsstelle. Verstehe. Was willst du für eine Ausbildung machen? Fachlagerist oder hier Post- und hier Express-Dienstleistungen. Ah ja. Wie haben denn so bisher die Mädels darauf reagiert, wenn die gesehen haben, dass du an den Fingernägeln kaust? Ich bin zum Glück vergeben. Du bist vergeben, ah ja. Und was sagt deine Freundin? Mittlerweile gar nichts mehr dazu, aber sie findet es auch nicht schön. Hat auch schon versucht, mich davon wegzubringen. Verstehe. Hat auch schon so auf den Finger gehauen oder sonst was, aber... Das ist irgendwie machtlos. Das ist auch wirklich ein großes Problem. Und Heerscharen von Psychotherapeuten und Psychoanalytikern haben in den letzten Jahrzehnten da wilde Theorien entwickelt, woher das kommt. Ich glaube ganz einfach, dass das ein antrainiertes, angelerntes Verhalten ist, was man auch wieder wegtrainieren kann. Ich glaube nicht, dass man da tief in die Psyche hinabsteigen muss, sondern dass man das wirklich per Training durch eine Verhaltenstherapie, dass man das in den Griff kriegt. Ich habe ja seit 2 Monaten eine eigene Wohnung. Ja. Und früher habe ich ja noch bei meinen Eltern gewohnt und die letzten 2 Jahre Stress gehabt mit meinen Eltern, weil es zu Hause nicht mehr lief wegen Ausbildungsstress. Ja. Ausbildungsstelle. Ja, und eben halt jetzt bin ich aufgrund der Stresssituation ausgezogen von meinen Eltern. Ja. Weil es mit dem Essen, mit dem Geld und so weiter nicht lief, weil ich seit 2 Jahren ohne Arbeit bin, ohne Ausbildungsstelle. Mhm. Und bin auf der Suche, nur da ich keine Arbeit bekomme. Mhm. Ja, und ja, viel Ärger mit Eltern gab, so, dass ich immer Rechtsanwalt und Polizei hatte. Jetzt habe ich die Konsequenz gezogen durch meine Freundin, die mir halt geholfen hat mit der Wohnungssuche. Ja. Ja, und dadurch hat sich das alles aufgestaut und... Ist ja, es so? Deswegen bin ich froh, immer geht's auch besser und... Ja, ja, ich könnte mir vorstellen, dass, wenn du besonders im Stress bist, dass auch besonders viel passiert, dass du die Fingernägel kaust. Ja, das stimmt. Und wenn du dann gekaut hast, wie fühlst du dich danach? Scheiße, auf Deutsch gesagt, nicht besser. Nicht ein bisschen entspannter? Nee, nicht wirklich, nee. Weil sieht grauenhaft aus, sieht schlimm aus. Auch wenn das nicht so brutal aussieht, aber man fühlt sich nicht wohl dabei. Genauso, wenn man jetzt auf Arbeit ist, Forschungsgespräch hat oder sonst was. Absolut, macht keinen guten Eindruck. Also, ja, Sebastian. Ich fühle mich auch nicht wohl. Ich habe das wohl mit meinen Eltern schon gehabt, das Thema. Ja. Die haben auch schon mal so ein Zeug draufgepackt. Das hat auch eklig geschmeckt. Ja, ich habe das so nicht geschafft. Nee. Ich habe wohl mal geschafft, ein, zwei Monate davon wegzukommen. Nur dann fing es wieder an und versucht immer schön zu fallen und dass die wieder schön wachsen. Aber irgendwie klappt das nicht. Verstehe. Und meine Tante, die hat ja auch früher dran geknabbert, nur sie hat es jetzt geschafft, davon wegzukommen. Ja. Also, Sebastian. Also ich bin eigentlich die einzige Person, die damit ein Problem hat. So, ich glaube, dass man da was machen kann. Durch ein gezieltes Verhaltenstraining. Wie man das macht, da würde ich dich gerne jetzt weiterleiten an meine Psychologin. Die erklärt dir genau, wohin man da geht, was man da machen kann und so weiter. Es gibt da eine Lösung. Das wäre echt prima. So, dann legst du bitte auf und Magdalena ruft dich an. Und ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg vor allen Dingen. Und auch viel Erfolg bei der Jobsuche. Ja, danke. Könnt ihr auch eine Autogrammkarte von dir bekommen? Sehr gerne. Du sagst die Anschrift meiner Psychologin, okay? Ist okay, danke und bleib so, wie du bist. Alles klar, Sebastian. Tschüss. Danke, tschüss. Georg ist hier. Georg ist... Ja, hallo, Domian. 47. Hallo, Georg. Hallo. Ja, hallo. Es geht darum. Mein Vater hat jetzt eine Diagnose bekommen vor 4 Wochen, dass er an Lungenkrebs erkrankt ist und dass er unheilbar ist. Ja. Und weiß er das? Er weiß es. Wie alt ist dein Vater? Mein Vater ist jetzt 68 geworden, am 19. Oktober. Er weiß es. Der Arzt hat ihm das auch persönlich gesagt. Gesagt, dass er bösartigen Lungenkrebs hat, aber dass er nicht mehr ungefähr ein halbes Jahr zu leben hat. Das hat er ihm nicht gesagt? Das weiß er bis heute noch nicht. Das hat der Arzt dir gesagt? Ja, also unsere Familie halt. Ja, also das kann man ja schwer so vorhersagen, aber so grob können die Ärzte ja schon eine Zeitrichtlinie sagen. Kann man gar nichts mehr machen, man kann nicht operieren, Chemotherapie, irgendwas? Nein, der hat Tumor in der linken Lungenhälfte, der ist 16x8 cm schon. Der hat auch schon gestreut, da ist im ganzen Bauchbereich überall. Ja, ja. Georg, eine kleine Bitte, geh doch mal mit dem Telefon, du hast ein Handy? Ja, genau. Ja, das brummt und summt mal so. Irgendwie ein bisschen näher ans Fenster, dann ist die Leitung vielleicht schöner und besser. Ist es besser? Im Moment ja. Also der Krebs hat schon gestreut. Hat schon gestreut, ja. Da ist im ganzen Bauchbereich und so und jedes Organ schon befallen. Und dann war er dann so verwirrt und alles. Und da haben wir gedacht, weil er vor einem Jahr hatte schon mal eine Diagnose bekommen, dass er schon ein Anzeichen an Demenz hatte. Und dann haben sie ihn nochmal rein, haben sie gesehen, dass die Metastasen auch schon das Hirn befallen hat. Ah ja. Und jetzt bin ich halt in so einem Zwiespalt, weil ich habe die Sendung am Mittwoch gesehen, auf dem ersten hat aber fair, die Verbindlichkeit des Sterbens war da drauf. Und da haben sie auch gesagt, ne, man sollte es vom Patienten den Willen auf jeden Fall so akzeptieren, wie es ist. Und die Patientenverfügung und das Ganze sollen eigentlich die Patienten, also die Leute machen, aus dem Grund, dass sie das Sterben selber bestimmen können. Genau. Das, ja, genau so das passiert, was man möchte, ja, genau. Genau. Und ich sehe das jetzt so, dass ich das jetzt in dem Sinn noch gar nicht gesehen habe. Und meine Familie sagt aber nein, wir sollen sie nicht sagen, sonst wird er sich komplett gehen lassen. Ich denke mir aber auch dann, was heißt gehen lassen? Umso schneller für ihn, umso besser ist es ja. Ob er das überhaupt möchte mit Chemo noch und das Ganze, wo gehen wollen. Wie hat der Arzt gesagt, es wären 2-3 lebenswertige Monate. Eine Lebensverlängerung, ja. Genau, aber das war ja noch nicht bekannt, aber die Metastasen auch im Hirn. Ja, ist das denn überhaupt noch ein Thema, dass er nochmal eine Chemotherapie bekommt? Ich habe es gerade so verstanden, dass das kein Thema mehr ist. Ja, da hat eine hat er schon bekommen. Ja. Und die nächste wäre am 26. also November jetzt. Wie hat er die denn vertragen? Die hat er eigentlich 100%ig vertragen, bloß. Man muss es so sehen, die Metastasen, die drücken ja auf die Nerven und das sind 2 Personen. Von einer Minute auf eine andere, dann wird er auch sehr aggressiv auf einmal gegenüber uns oder gegen allen. Dann ist er in seiner Jugendzeit irgendwo und erzählt mir was, dass er eine Ranch hat und weiß Gott was. Also das bedeutet, dass die Demenz schon doch durchaus fortgeschritten ist. Genau, wahrscheinlich durch den Rechtsmittelbasen, das ist noch alles. Das kann sein, ja. Mhm. So, was ist genau dein Konflikt? Dein Konflikt ist, wenn ich es richtig verstanden habe. Mein Konflikt ist. So sagst du es vielleicht selbst, ja? Dass er es wissen müsste. Weil? Weil, na, er hat ja das Recht, das Sterben selber zu bestimmen, wie er sterben möchte. Kann also, er das jetzt in seinem Zustand überhaupt noch beurteilen? Ja, der hat Phasen und so, da ist er voll bei sich. Mhm. Du kennst deinen Vater doch sehr gut. Wie würdest du ihn einschätzen? Wie würde er es denn wünschen? Also er würde, er war immer, ich sage, er war 45 am Maurer. Mhm. Ja, und hat immer geschafft und so, da war immer auf die Beine und hat auch immer gesagt und so, also wenn er mal erkrankt und so, nicht dann so schnell wie möglich und nicht erst noch so bettgelegend und so wie jetzt zum Beispiel, nicht das, und jetzt die Chemo noch. Fragt er denn ab und zu, oder hat er denn schon mal gefragt, er weiß, dass er sehr schwer krank ist, unheilbar krank ist, das weiß er? Der weiß, dass er nur Lungenkrebs hat, das ist ja das Problem. Okay, hat er denn mal gefragt, wie schwer es ist und werde ich wieder gesund? Kommen Nein. solche Fragen? Nein, der, zum Beispiel morgen kann er sich schon gar nicht mehr, der weiß das ja manchmal gar nicht. Ich habe Sie verstanden, nochmal. Morgen zum Beispiel, wenn ich morgen frage, wie geht's denn, dann sagt er, war nicht so gut und so, ne? Aber ich habe ja morgen dann wieder einen Termin und so, dann kriege ich mehr gesagt. Und dann auch einen anderen Moment wieder, dann weiß er es auch wieder. Das ist ganz, ganz schlimm. Ne? Also er kann aufgrund der Demenz nicht richtig mehr fragen und das auch nicht mehr richtig einordnen. Genau. Er wird zwar spüren, dass er sehr schwer krank ist, aber er ermisst das ganze Ausmaß nicht der Erkrankung und das bevorstehende Ende. Das ist eine sehr schwierige Entscheidung. Das ist eine große Entscheidung, die man als Angehöriger treffen muss. Mhm. Also ich sage, meine Geschwister, ich habe noch drei Schwestern und einen Bruder. Mhm. Und die sagen, ja, wir lassen das. Ne? Aber ich weiß ja, ich kenne ja meinen Vater jetzt auch schon genauso so lange wie meine Geschwister, ist ja logisch. Aber ich weiß, dass er das mit Sicherheit nicht so wollte. Also jetzt dann praktisch noch, dass alles noch rausgezögert wird. Mit der Chemo, ne? Das sind jetzt zwei verschiedene Themen. Sagen wir es dem Vater? Mhm. Und das andere Thema ist, sollen wir diese Chemotherapien zum Beispiel fortsetzen? Ja, eben. Ne? Das sind ja zwei verschieden zu beantwortende Bereiche. Die können zusammenhängen, müssen aber nicht zusammenhängen. Man könnte ja, ich sag mal so ein Modell, man könnte ja sagen, der Mann ist sehr angeschlagen, er ist aufgrund der Demenz auch nicht mehr wirklich so fähig, alles so zu realisieren, lassen wir ihn ganz einfach in Ruhe und versuchen ihm die letzten Monate schön zu machen. Ja. Aber wir lassen ihn auch in Ruhe und quälen ihn nicht weiter mit irgendwelchen Behandlungen. Wobei du gerade gesagt hast, dass die Behandlung nicht qualvoll für ihn war, die Chemotherapie. Eben. Ich meine, das, ne, das hat ihn ja auch ein bisschen, sagen wir mal, eine Woche wieder. Ja. So einen Aufschwung gegeben. Ja. Weißt du, wenn diese Behandlung einherging mit schweren schweren Nebenwirkungen und mit Leid, dass dein Vater an der Chemotherapie leiden würde, würde ich, das kann man aber wirklich nur ganz individuell entscheiden, würde ich sagen, keine Chemotherapie mehr. Ja. Keine Verlängerung des Lebens um jeden Preis. Ja, das sagt ja auch meine Schwester. So, aber wenn er aber nicht darunter leidet und sie vielleicht sogar noch ein bisschen bewirken kann und er ohne zu leiden noch etwas länger leben kann, dann sollte man es doch machen. Ja. So, ja. Aber dann ist noch nicht die Frage ist beantwortet, sollen wir es ihm sagen, sollen wir es ihm nicht sagen. Ja, genau. Ich tendiere dazu, aber das, wie gesagt, das ist meine persönliche Auffassung, die ich so vielleicht in meinem privaten Kreis so entscheiden würde. Vielleicht in diesem Fall es nicht zu sagen. Um den Mann, der nun schon seelisch genug angeschlagen ist, vielleicht ihn nicht völlig absacken zu lassen. Ja. Weil man weiß ja nicht, wie diese Nachricht in sein Gehirn, das nun schon geschädigt ist, wie die einstürzen könnte, diese Nachricht. Es sei denn, er fragt konkret danach. Aber das tut er ja nicht. Das denke ich vielleicht dann auch, dass es dann vielleicht noch mehr Arbeit ist und dass er immer dann dran denken tut, also ich sterbe ja sowieso und dass er sich dann ja, gar nichts mehr macht und so, ich meine, da kann er eh nichts mehr machen. Ja. Aber dass er sich dann doch mehr beschäftigt, dass er überhaupt keine Ruhe mehr hat zum Sterben wahrscheinlich. Aber das ist eine sehr komplizierte und sehr moralische Frage. Wann sagt man das und wann ist es, dann ist es nötig, auch jemandem das zu sagen. In diesem Fall wäre ich da, würde ich wirklich sehr intensiv an der Stelle mit der Familie nochmal beraten. Ja. Das oberste Prinzip muss sein, dass dein Vater so wenig leiden muss, wie nur irgend möglich. Ja, das ist so. Das ist das absolut Wichtigste, dass er alles daran setzen muss, dass er eine optimale Schmerzbehandlung bekommt. So, dass er die letzten Wochen und Monate, die er hat, noch dass er die noch einigermaßen schön verleben kann. Ja. Was die Offenbarung anbelangt, der Schwere der Erkrankung und des Todes, das würde ich nochmal ausführlich mit der gesamten Familie überlegen, ob man es ihm zumutet oder ob man ihm es nicht mehr zumutet. Ja. Ja, weil meine Schwester sagt ja auch, sobald die Chemo dann eine Verschlechterung bringt, also dass es ihn dann so belastet, hat sie ja auch gemeint, da wird mit der Ärzte gesprochen, dass es dann gehen gelassen wird. Ja. Solange es halt gut tut, ja, das wollen sie halt noch machen. Ja. Ja, also müsst ihr als Angehörige wirklich ein sehr scharfes Auge drauf haben. Es gibt natürlich Ärzte, die neigen dazu, dann noch alles Mögliche zu unternehmen, ja, was ich furchtbar finde. Genau, oder dann noch mit künstlicher Ernährung, ich meine, das hat ja alles überhaupt keinen Sinn, also da sträuben wir uns dagegen. Ich würde dir noch empfehlen, lebst du in einer größeren Stadt? Nein, auf dem Dorf. Auf dem Dorf, in der Nähe einer größeren Stadt? Ja. Ja, ich würde dir empfehlen, und wir werden dir gleich gerne noch eine Information dazu geben, dass du mit einem palliativen, ambulanten Dienst Kontakt aufnehmen solltest. Mhm. Die Palliativmedizin ist die Medizin, die sich mit genau diesen Situationen beschäftigt, nämlich dass jemand in Würde und ohne Schmerzen sterben kann. Und dass die letzte Zeit für den Patienten noch eine gute Zeit wird. Ja. Und das ist mit das Beste überhaupt in der Endphase eines Lebens, wenn man sich in diese medizinischen Hände der Palliativmedizin begibt. Da würde ich dir gerne noch ein paar Adressen geben, dass du dich da vielleicht kundig machen könntest. Ja. Ja? Das so, dann machen wir das ja so. Und dann kannst du mit den Ärzten, die nun den ganzen Tag über mit solchen Dingen beschäftigt sind, auch nochmal eingehend beraten, was ihr tun sollt. Ja? Mhm. Lieber Georg, du legst auf und wirst von Magdalena, meiner Psychologin, angerufen. Ist in Ordnung. Von Herzen dir und eurer Familie alles Gute. Ja, dir auch, ne? Und mach weiter. Dankeschön, auf Wiederhören. Wiederhören. Hier ist Maja. Maja ist 30. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Maja. Was ist dein Thema? Ich bin ein bisschen aufgeregt. Leg mal einfach los. Ich muss dazu sagen, ich habe noch nie mit jemandem darüber gesprochen vorher. Mhm. Und das geht seit 10 Jahren. Mhm. Ich schleppe diese Sache mit. Und zwar geht es um meine Mutter. Sie ist erkrankt an Hepatitis C. Und mein Bruder auch. Seit 10 Jahren? Seit 10 Jahren weiß meine Mutter das. Weißt du, wo die Mutter sich das geholt hat oder wie sie sich ja infiziert hat? Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass sie hatte 1983 einen schweren Autounfall, hat sehr viel Blut verloren und dadurch dann Bluttransfusion bekommen. Ah, ja. Und das war auch die einzige Möglichkeit, wo die sich mit angesteckt haben kann. Und der Bruder, wie hat er sich angestellt? Bei der Geburt vermuten wir auch, weil durch Muttermilch und durch normale Geburt, und das war ja kein Kaiserschnitt, sonst wäre das Risiko geringer gewesen. Ja. Und und vor 10 Jahren haben wir das halt auch per Routineuntersuchung erfahren. Das heißt, dein Bruder ist ja dann noch ganz jung. Er ist sehr jung, er ist 21 und er weiß nichts davon. Er weiß nichts davon? Er weiß nichts und das ist das, was mich fertig macht. Warum weiß er das nicht? Meine Mutter sagt immer, wir sollen es ihm noch nicht sagen, erst wenn er sein Abitur hat. Jetzt hat er sein Abitur schon. Und lass mich nochmal fragen, die Diagnose ist definitiv, dass er Hepatitis ja C hat. Das ja, ist, er hat es und Typ 4 ist das. Das ist eines der aggressivsten, Typ 1 und Typ 4. Und das ist diagnostiziert worden damals bei der Geburt? Nein, das ist vor 10 Jahren, da war er 11. Meine Mutter war bei einer Routineuntersuchung, die fühlte sich. Ach so, jetzt verstehe ich, entschuldige. Da war ich jetzt genau mit den Zeiten durcheinander. Hm. Nein, meine Mutter hat sich nicht gut gefühlt vor 10 Jahren, ist dann zum Arzt und die Leberwerte waren so hoch und man konnte sich das nicht erklären, weil sie eigentlich keinen Alkohol trinkt. Hm. Dann haben die gesagt, gut, dann machen wir alle Tests halt. Hm. Ja, und dann wurde C halt festgestellt und dann sind wir Kinder auch hingegangen, weil wir mussten halt auch und bei uns, wir sind 5 Kinder, bei uns vier Mädels war alles in Ordnung. Ah, ich verstehe. Und so ist es dann rausgekommen, dass der Bruder infiziert genau. ist. Genau, und bei meinem Bruder war es dann halt. Und, aber der behandelnde Arzt, was hat der euch und deiner Mutter denn empfohlen? Ja, das ist wirklich so eine Art, schon ein Freund der Familie. Mhm. Jetzt nicht eng befreundet, aber man versteht sich, ist einfach herzlich einfach. Mhm. Und das ist eine Frau und sie hat uns gesagt, oder zu meiner Mutter gesagt, wenn sie nicht bereit ist, das zu sagen, soll sie es auch lassen. Das verstehe ich nicht. Ja, und das verstehe ich überhaupt nicht. Das finde ich auch unglaublich. Genau. Und wir haben natürlich, wir Kinder haben immer mitgezogen bis jetzt. Hm. Und ich sehe meinen Bruder immer, mein Bruder ist sehr, sehr intelligent, muss ich dazu sagen. Er treibt sehr, sehr viel Sport. Hm. Er kann es auch nicht verstehen, warum er auch so ständig immer kaputt ist. Und ich bin fassungslos über eure Ärztin, Maya. Ich bin wirklich fassungslos. Was für eine Leichtfertigkeit. Also erst einmal gehört natürlich jemand, der Hepatitis C hat, medizinisch beobachtet. Was man da medikamentös machen kann und so, weiß ich nicht. So, dann muss die Person das natürlich wissen. Dein Bruder ist 21 Jahre alt. Man kann Hepatitis C ja eben auch über ungeschützten Geschlechtsverkehr übertragen. Ja, er hat eine Freundin, das wollte ich auch sagen, seit 3,5 Jahren. Ja. Und ich weiß, dass sie jetzt eine Blinddarm-OP hatte und ich wollte das immer wissen, wie die verhüten und ob es die hatte oder nicht. Mhm. Und sie ist Gott sei Dank gesund, weil die mussten auch Tests machen, auch wegen der Leberwerte, und sie hat es nicht. Dein Bruder hat, ich habe dich ja gerade unterbrochen, hat er jetzt sein Abitur? Er hat es, ja. So, ich finde, es ist deine Pflicht, sofort mit ihm zu sprechen. Ich habe Angst. Meine Mutter tröstet mich immer von einem auf den anderen. Egal was, dann steht mal sein Führerschein, dann steht mal dies, dann sind die Leute, die reden, die sollen nichts sagen. Ja, ihr müsst es ja nicht mit wehenden Fahnen durchs Dorf tragen. Aber deine Mutter spielt mit dem Leben des Jungen. Ja, mein Mann sagt das jeden Tag zu mir. Und wenn wir mit meiner Mutter, mein Mann sitzt auch gerade neben mir, wenn wir mit meiner Mutter sprechen, die legt auf, die blockt ab, die will nichts damit zu tun haben. Ich glaube, die will es auch gar nicht wahrhaben. Mir geht es auch psychisch nicht gut. Ich nehme im Moment starke Medikamente. Wie geht es denn deiner Mutter mit der Infektion? Also ich muss ehrlich sagen, sie ist jetzt seit fast über 25 Jahren positiv da drauf. Und ihr geht's, wenn man sie sieht, die ist eine wunderschöne Frau. Mhm. Sie sieht super aus. Man sieht ihr gar nichts an. Nimmt sie Medikamente ein? Nein. Also jetzt hatte sie einen Termin auch wieder über die Viruslast abgestimmt. Da wird die Viruslast bestimmt. Bestimmt, ja. Und, genau, und sie hat halt um die 100.000. Ja, das sagt mir jetzt nichts. Genau, und ab eine Million oder ab 600.000 so fängt es an, dass sie halt eine Therapie anfangen soll. Inferno und wie die allein. Verstehe. Aber bei ihr ist das alles noch im grünen Bereich. Also wie auch immer. Aber bei meinem Bruder seit 10 Jahren, wo die das erfahren hat, die war nicht mehr mit ihnen los. Es wurde gar nichts mehr gemacht. Also ich verstehe deine Mutter nicht. Sie liebt ihren Sohn. Sie will das Beste für ihren Sohn. Und sie lässt unter Umständen ihren Sohn wirklich ins Messer laufen. Also jetzt... Das haben wir alle versucht zu erklären. Deswegen warst du jetzt meine letzte Chance, dass ich jetzt endlich Mut schaffe und es wirklich... dann denke, das ist nicht normal, was sie macht. Es ist absolut nicht normal und es ist absolut verantwortungslos. Und ich finde es auch absolut verantwortungslos von eurer Ärztin, dass sie da nicht größeren Druck auf euch ausgeübt hat. Ja. Also es geht einmal darum, dass dein Bruder ein Recht hat darauf, das zu wissen, sich entsprechend einzustellen, sich entsprechend untersuchen zu lassen. Und vor allen Dingen muss er sich schützen beim Geschlechtsverkehr mit anderen Personen. Also. Und das Schlimmste an der ganzen Sache ist, wenn er in der Nähe von meinem Sohn ist und er hat geblutet oder hast du Angst? An den Beinen vom Basketballspiel und ich sehe, dass er eine Wunde hat. Ich nehme sofort meinen Sohn und ich gehe und ich kann es nicht. Es tut mir weh, aber ich muss auch mein Kind schützen. Wie ist denn dein Verhältnis zu deinem kleineren Bruder? Er kriegt alles von mir. Also ein gutes seitdem Verhältnis. Ich das erfahren habe, versuche ich ihm alles zu geben, was ich kann. Was sagt denn euer Vater? Also zu denen möchte ich nicht viel sagen. Achso, ihr lebt gar nicht zusammen? Nee, also der Vater, der weiß das auch und der sagt nichts, weil meine Mutter hat ihn irgendwo auch unter Druck. Okay, Okay, also, ist ja jetzt auch egal. Ja. Wichtig ist, dass dein Bruder, dass der junge Mann aufgeklärt werden muss über sich und sein Leben und seine Erkrankung. Ja. Und zwar von einem ordentlichen Arzt. Also zunächst mal von dir und dass er dann aber ja, bitte nicht... Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich weiß es nicht. Ah, der ja. wohnt auch nicht so... Achso, ja. Der wohnt nicht bei dir in der Nähe? Nee. Wie weit wohnt er denn entfernt? Das möchte ich auch, wenn ich das jetzt sage, dann... Ist das erkennbar? Ja. Aber es gibt auch eine Möglichkeit, dass man mal jetzt demnächst ein Treffen mal arrangiert, oder? Ja, ich muss es machen. Also ich habe im Internet gelesen, es muss unter psychologischer Betreuung auch passieren, wenn man sowas macht, damit irgendwie das besser aufgenommen wird. Gut, das ist ein gutes Stichwort. Ja. Das könnte vielleicht meine Psychologin mit dir auch nochmal beraten. Wenn du das nicht alleine machen möchtest, was vielleicht auch ganz ganz klug ist. Ich weiß es nicht, man muss das überlegen. Ja. Du kennst ihn besser. Manchmal ist es vielleicht auch viel klüger, wenn gar keine fremde Person damit eingeschaltet wird, sondern wenn du es ihm als deine vertraute Schwester sagst. Kann ich aber nicht so beurteilen. Ohne vorher mit meiner Mutter zu reden. Also vermutlich wird sie dir ja nur Terror machen, oder? Ja, auf jeden Fall. Dann würde ich es ihr nicht vorher sagen. Sondern sie vor veränderte Tatsachen stellen und sie anrufen und sagen, ich habe es ihm gesagt. Er weiß es jetzt. Oh Gott. Ja. Ich weiß nicht, was mit deiner Mutter da los ist. Meint sie, indem sie es verschwindet? Sie tut so, als wäre alles in Ordnung und... Aber sie ist sich der Gefahren doch auch bewusst, oder nicht? Ja, und dann weint sie auch zwischendurch und dann rufe ich an, wie geht es ihm? Ach, dem geht's wieder nicht gut. Ich sag, ja, was hat er denn? Ja, der hatte gestern seine Jacke nicht an und dann hat er sich erkältet. Aber wenn er erkältet ist, ist das nicht wie eine normale Erkältung. Mm-hmm. Das ist bei ihm wirklich, das Immunsystem ist ja so geschwächt. Mm-hmm. Unfassbar. Also das, ich bin fassungslos, was deine Mutter... Wie kann eine liebende Mutter sich so brutal verhalten? Ja. Ich sag's jetzt mal so krass. Letztendlich mein ist es Mann, ja... Mein Mann, du hast die gleichen Worte wie mein Mann, also... Mm. Wir reden immer darüber, aber mittlerweile ist es gang und gäbe geworden, dass wir immer unseren Mund halten und ich lasse es nicht mehr zu. So, das finde ich richtig. Es muss sehr bald was geschehen. Entweder sprichst du alleine mit ihm oder in Begleitung einer betreuenden Person. Da würde ich dich gerne nochmal mit meiner Psychologin verbinden, die dir da vielleicht den einen oder anderen Tipp noch geben kann. Aber er muss es so schnell wie möglich wissen. Ja, auf jeden Fall. Das geht so. Er wächst und ich weiß nicht, und ich sehe das schon an seiner Hautfarbe, die verändert sich. Ja, kein Thema. Gar nicht. Das müssen wir gar nicht weiter erläutern. Das ist jetzt ganz, ganz dringend nötig. Ganz dringend. Ja. Liebe Maya, bitte leg auf und du wirst von Magdalena zurückrufen. Alles klar. Alles Gute wünsche ich dir und deiner Familie. Ja, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. So, ihr Lieben, jetzt geht's weiter mit der Jenny. Und Jenny ist 24. Jenny. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ja, guten Morgen. Über was reden wir? Über meinen Freund. Was ist da los? Ja, der sitzt gerade neben mir und ärgert sich darüber, dass ich halt bei dir angerufen habe, um dir mal zu sagen, ja, wie er... Aber stopp. Der Freund muss bitte den Ton vom Fernseher oder Radio runterdrehen. Genau, Enzo. Sonst geht das leider nicht, lieber Freund. Er will das hören. Ich habe ihm schon Kopfhörer hingelegt. Ja, okay, mit Kopfhörer bitte, aber nicht mit Lautsprecher. So, was ist da los bei euch? Also, er ist halt sehr impulsiv, ne? Er ist Italiener und sehr stolz. Und die sind ja halt immer sehr schnell verletzt in ihrem Stolz. Und ja, da muss man schon aufpassen, was man sagt. Mhm. Wie man es sagt und also ja, er beleidigt einen viel, also er hat auch nicht unbedingt den Respekt, den man seiner Frau oder seiner Familie gegenüber haben sollte. Ja, er hat den Ton auch immer noch nicht abgeschaltet. Nee, nee. Lieber Enzo, der Ton muss runter, sonst können wir nicht reden. Er heißt nicht Enzo? Ja. Er heißt Enzo. Ja. Ja, so. Weiter. Machst du bitte leiser. Na, jetzt reicht aber bald. Ist aber gut so jetzt, oder? Nee, ne? Ist es denn so schwer, den Ton einfach runter zu fahren? Ja, ich habe ihm das ja jetzt auch gesagt. So ist besser? Ja, wir versuchen es jetzt mal weiter. Okay. Okay. Ja, also, wie gesagt, halt das Problem ist halt der Respekt in der Beziehung, ne? Wie lange seid ihr zusammen? 8 Jahre. 8 Jahre schon? Ja. Mann, das ist aber lange. Wie alt ist er? Auch 24. Auch 24, ja. Ja. genau. So, mangelnder Respekt. Ja. Wie macht sich der deutlich? Beleidigungen, ja, also... Welche Art? Ja, Schlampe, Hure, Nutte, du fickst mit jedem. Also jetzt mal ganz krass, das sind so die Dinge, die ich mir täglich anhören muss. Echt? Täglich? Ja. Täglich, jeden Tag. Aha. Auch Freundinnen werden mit reingezogen und ja, solche Sachen. Ich wundere mich, dass du anrufen darfst und dass er das auch mithört jetzt, dass du mir das erzählst. Ja, das ärgert ihn natürlich. Deswegen habe ich das ja gemacht. Weil ich halt sage, irgendwann muss man gut sein. Er sollte irgendwie lernen, den Respekt zu haben. Schlägt er dich? Das war früher. Jetzt nicht mehr. Ach, das war früher? Ja. Das gab es früher öfter? Früher ja, jetzt nicht mehr. Wie oft gab es das denn früher? Jeden Tag, ja. War schon regelmäßig eigentlich. Schrie er da gerade im Hintergrund jeden Tag? Ja. So muss es auch sein. Ja, da hört man es. Mhm. So muss es auch sein, hat er gesagt? Mhm. Also, ja, ich muss auch ehrlich sagen, also der übertreibt doch sehr damit, ne? Also der provoziert das dann richtig noch zum Streit. Mhm. Und, ja, irgendwie bin ich danach immer die Schuld hat. Also der hat auch gar kein Schuldbewusstsein. Und ja. Wie kann man das in 8 Jahre aushalten? Ja, das weiß ich auch nicht. Tja. Ich glaube, ich muss schon irgendwie starke Nerven haben. Ja, oder ein wenig devot eingestellt zu sein, oder? Ja, man frisst halt alles in sich rein. Warum tust du das? Ja, weil wir auch Kinder haben. Wie viel? 2. Keine Begründung dafür? Für die Kinder? Nein, keine Begründung, sich so behandeln zu lassen. Ja. Keine Begründung. Ja, also ich weiß nicht, weil ich will halt nicht, dass die, ja, ich will halt, dass die eine vernünftige Basis haben. Na, die Basis ist ja nur gerade nicht sehr vernünftig, wie du sie mir gerade schilderst. Ja, wie alt sind die Kinder? 6 und 4. Sagt er auch in deren Anwesenheit Schlampe zu dir und sowas? Ja, ist auch schon vorgekommen. Also er hat sogar schon mal zu denen gesagt, eure Mama heißt Schlampe und sowas und ja. Wie schlimm. Und das machst du alles mit? Ja, weil der Vater der Kinder und man möchte den Kindern ja nicht den Vater irgendwie nehmen. Doch, finde ich schon. Es gibt schon irgendwo eine Grenze, wo man das dann machen muss, ja? Ja, weil ich finde, die Kinder brauchen halt irgendwie diese Vaterperson. Ja, aber die Kinder brauchen nicht eine schlechte Ehe und die scheint schlecht zu sein bei euch. Ja, das stimmt. Schlägt er die Kinder? Nein, das hat er noch nie gemacht. Wie ist denn sonst so euer Umgang? Was hat er? Was für Fragen das sind. Was ich alles so frage, ne? Ja. Ja, das wird ihm nicht gefallen, ist mir schon klar. Mhm. Wie ist denn sonst euer Umgang miteinander? Also ich versuche immer den Respekt zu halten irgendwie, weil mir das wichtig ist. Mhm. Gerade auch vor den Kindern und gibt es dann auch schon mal Freundlichkeiten und Zärtlichkeiten? Ja, doch, ab und an mal schon, aber das ist halt dann auch immer so eine Überwindung, sage ich jetzt einfach mal. Weil das Vertrauen ist halt schon sehr stark angeknackst, ne? Bist du sicher, dass er nicht fremd geht? Nee, da bin ich mir nicht sicher. Ach, das könnte auch noch hinzukommen? Das könnte auch dabei sein, ja. Wer denn? Ich da eigentlich immer denke, naja, der ist ja halt, er geht arbeiten, kommt nach Hause, also geht auch nicht so oft raus, ja. Dass es da jetzt irgendwie... Wäre er bereit, mit mir ein paar Worte zu sprechen? Ich glaube schon, ja. Ja, gerne. Ja, hallo? Hi! Ja. Ist Enzo der richtige Name? Nein, ich heiße nicht Enzo. Sondern? Bitte? Sondern, wie heißt du? Ich, Alexander. Alexander. Ja. Stimmt das, was Jenny mir gerade alles erzählt hat? Nicht ganz, ne? Was stimmt denn nicht? Ja, ich zähle die Kinder, die Schlampe in der Stelle, das ist die Laber, stimmt nicht. Bitte? Das stimmt nicht, weil die Kinder erzählen, sie sollen die Schlampe nennen. Ja, aber du nennst sie Schlampe schon. Ja, wenn mir jemand mich beleidigt, beleidige ich zurück, ne? Beleidigt sie dich ab und zu? Ja, klar. Was macht sie denn? Ja, wollen Sie mit mir reden, aber komm auf Punkt, was ist los? Über was? Ja, ich stelle dir klare Fragen. Ja. Du hast deine Frau oder deine Freundin früher auch oft geschlagen. Finde ich für einen Kerl ein absolutes Armutszeugnis. Nur Weicheier schlagen Frauen. Weißt du das? Ein Kerl schlägt keine Frau. Ja, wenn sie erzählt, dass ich nicht schläge, ich weiß nicht. Hat sie mir gerade gesagt, dass du sie lange geschlagen hast früher. Oft. Ja, jeder erzählt, was man will, aber ist egal. Also stimmt es nicht? Ich habe gesagt, jeder erzählt, was man will. Hier in Deutschland wird du sowieso... Ja, komm, keine Plattitüden jetzt. Keine allgemeinen Plätze. Was empfindest du für deine Freundin, für deine Frau? Erfinden? Empfinden, ja, so ist das deutsche Wort. Was für Gefühle hast du dafür? In welcher Hinsicht finden? Nee, nicht finden, sondern welche Gefühle hast du für deine Frau? Normale Gefühle, weil ein Mann eine Frau liebt. Aha. Aber die Frau ist sehr unzufrieden mit dir. Tja, wir sagen die Deutsch trennen. Ja, wäre wahrscheinlich die richtige Sache, oder? Ja, in Deutschland jede zweite Familie ist schon getrennt. Das mag vielleicht sein, manchmal ist es ja auch begründet. Ja, begründet, weißt du, Deutschland... Ach, nur komm, hör auf mit deinem Deutschland. Weißt du? Ja, ist das so. Nee, komm, so kommst du mir nicht davon. Offensichtlich behandelst du deine Frau nicht korrekt und offensichtlich... ich behandle korrekt. Ja, was haben wir denn alles gerade gehört? Ja, wenn Sie meine Frau glauben, mir nicht, kann ich helfen. Ja, du wirkst nicht... Mir Frage, ich gebe Antwort. Du wirkst nicht gerade sehr glaubwürdig. Ja. Gehst du deiner Frau fremd? Nee. Noch nie? Nee, noch nie. Nee. Liebst du deine Frau? Ja, klar. Ja, klar. Ja. Okay, Alexander, gib mir mal die Jenny nochmal, bitte. Ja, okay. Danke, Alexander. Alexander heißt er natürlich nicht, ne? Aha. Ja. Also, da kommt man schwerlich weiter. Ja, also es ist schwierig. Er ist so wie eine Wand, würde ich jetzt mal einfach sagen, ne? Ja. Kann ich mit einer Wand reden und die gibt mir dann weniger Antworten. Also, ja. Er wirkt auch, mit Verlaub, nicht gerade sympathisch bei mir. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Also weißt du, Jenny, das sind immer so diese Sachen, wenn die Mädels und wenn Frauen mir solche Storys erzählen, wie du jetzt auch. Mhm. Mit 8 Jahren so ein Murks eigentlich. Dann finde ich, gibt es keine Begründung, dass man so eine Beziehung aufrechterhält. Du tust deinen Kindern doch nichts Gutes, indem du mit so einem Typ zusammen bist. Ja, das stimmt schon. Also, letztendlich tust du deinen Kindern viel. Deinen Kindern geht es doch gut, wenn es dir gut geht. Ja, das stimmt, das weiß ich auch. Aber ich glaube, es bringt gar nichts, was wir reden, weil er quatscht immer so dazwischen von hinten. Ja, deswegen habe ich ja nur mich auf sie jetzt fixiert, auf dich oder wie auch immer. Ja. Weil das nach 8 Jahren hat man das irgendwie so drin, dass man dann abschaltet und nur noch das hören will, was man hört. Also was man man hört dann nur noch das, was man hören will. Ich hatte dich vorhin schon gefragt. Du hast für dich keine Begründung, abgesehen von den Kindern, dass du sagst, deshalb bleibe ich bei diesem Typ. Deshalb bin ich so devot gestrickt. Ja, nee, eigentlich weiß ich nicht. Da musst du drüber nachdenken. Da liegt nämlich die Lösung. Warum tut eine Frau oder ein Mensch sich so etwas überhaupt an? Ja, das stimmt. Das frage ich mich auch oft. Aber ja, das ist halt schwierig, ne? Weil wir haben auch viele andere Probleme noch, die Kinder betreffen und das ist auch so eine Sache, wo ich sagen muss, ich weiß nicht, ob ich das alleine schaffen würde. Hm. Was, sag mal ein Stichwort. Zum Beispiel Autismus ist eine große Rolle in der Familie und das Geschwisterkind leidet dann auch mit darunter und ich sag mal, das sind dann halt auch schwierige Sachen, wo ich dann denke, das schaffe ich dann nicht alleine und das wäre wichtig für die Kinder. Weißt du, Jenny, alleine der Verantwortung deiner Kinder gegenüber finde ich, dass du aus so einer Beziehung raus musst. Finde ich. Ja. Finde ich. Ich habe so ein bisschen Sorge, wenn wir das Gespräch jetzt beenden. Mhm. Nicht, dass er dir irgendwie was, dass er gewalttätig wird? Nein, schlagen tut er mich nicht mehr. Das tut er nicht. Nein, das nicht. Also er wird schon lauter oder schmeißt auch mal Sachen irgendwie durch die Gegend oder macht irgendwelche Sachen kaputt. Mhm. Aber schlagen tut er mich nicht mehr. Also das macht er jetzt nur noch mit Möbeln oder mit Gegenständen. Na, ich hoffe nicht, dass gleich die Fetzen bei euch fliegen. Ja, wir haben schon so nette Nachbarn, die rufen dann die Polizei. Ja. Weißt du, Jenny, also ich hab dir einfach meine klare Ansage jetzt gesagt, ja. dass das kein Zustand ist und dass du da raus musst. Also so einfach, finde ich, ist es in dem Fall. Wenn du noch weiter telefonieren könntest, würde ich gerne auch nochmal, dass du mit meiner Psychologin ein paar Worte sprichst, wegen so Hilfsangeboten, was du hast Kinder, das ist alles kompliziert, wenn man sich aus einer Beziehung löst. Wie du es machen könntest, wenn du das möchtest, rufen wir dich gerne nochmal an. Ja. Wenn das geht, wenn er dich drangehen lässt. Ja. Wir können es ja versuchen. Ja. Ne? Okay, dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich nochmal und dir wünsche ich wirklich viel Elan und viel Kraft und dass du das schaffst. Dankeschön. Alles Gute, auf Wiederhören. Ich wünsche noch eine schöne Nacht. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Oh Backe, oh Backe, oh Backe. Hier ist Käthe. Käthe ist 69. Guten Morgen, Käthe. Hallo Domian, guten Morgen. Hallo Käthe, um was geht's? Ich bin im Moment ein sehr glücklicher Mensch. Mein Herz hüpft immer noch, wenn ich an den gestrigen Abend denke. Ich gehe wie auf Wolken. Ich war in einem Konzert von Max Rabe. Nein! Und ja, und das war so zauberhaft. Dieser Mann ist ein Gentleman und so toll. Weißt du was? Ich habe mit meiner... Weißt du was? Bitte? Weißt du was? Ja. Ich gehe morgen auch in ein Konzert von Max Rabe. Hier in Köln. Entzückt sein. Es war ganz toll. Ich habe in der fünften Reihe gesessen mit meiner Nichte und ich bin ein riesengroßer Autogrammjäger. Ja. Und habe mich gleich am Eingang erkundigt, wer der maßgebliche Mensch ist, der da zu sagen hat und mit dem Max Rabe vielleicht noch im Laufe des Abends zusammenkommt. Ja. Dieser Herr war sehr freundlich, jung, hat mir gesagt, also Max Rabe gibt keine Autogramme, aber ich habe ihm gesagt, ich sammle schon seit 40 Jahren, habe ganz tolle Autogramme, natürlich auch von dir. Und dann hat er mir versprochen, in der Pause nachzufragen, ob Max Rabe eine Ausnahme macht. Oh. Pause kam, ich habe nochmal daraufhin angesprochen und da hat er gesagt, er kommt gerne dem Wunsch einer einzelnen Dame nach. Ein Gentleman. Nach der Sendung und nach dem Konzert mir ein Autogramm zu geben. Dann habe ich mich also nach dem Konzert, was wunderbar war, also man konnte eine Fallen hören können. So wunderbar hat er gesungen. Da ist ja jemand ganz begeistert. Schöne Sang. Das war unbeschreiblich. Okay, weiter zur Autogrammkarte. Ja. Dann bin ich also vor die Bühne gegangen nach der Sendung und habe da gestanden und die Bühnenarbeiter kamen, haben alles abgeräumt. Mhm. Jeder sagte, ach, der kommt sowieso nicht. Und da sage ich, der kommt. Mhm. Und dann kam er und war sehr, sehr liebenswürdig und hat gesagt, er freut sich, dass er noch begeisterte Fans, dass er überhaupt begeisterte Fans hat. Und hat sich niedergekniet, hat in mein Autogrammbuch geschrieben, hat mir noch eine Karte gegeben, mir und meine Nichte. Meine Nichte hat das von hinten fotografiert. Also ich bin so glücklich darüber. Da hat der Max Rabe aber eine reife Frau noch richtig glücklich gemacht gestern. Ja, also ich liebe seine Lieder und ich liebe Max Rabe. Denn die 20er und 30er Jahre hat wunderbare Lieder. Ja, also ich finde den ja auch ganz toll und ich war noch nie in einem Konzert, deswegen bin ich ganz gespannt, wie das morgen hier in Köln sein wird. Ja, du wirst morgen Abend an mich denken. Ich werde mit Sicherheit an dich denken, aber das finde ich wirklich sehr nett, denn wenn der einen sicher ein zwei oder noch länger stundenlanges Konzert gegeben hat, dann noch rauszukommen, sich daran zu erinnern, dass ihm das jemand gesagt hat und dann das Autogramm zu geben, finde ich Hut ab, finde ich sehr, sehr nett. Sehr toll. Also sein Palastorchester, jeder der Musiker konnte mindestens drei Instrumente. Ja. Er hatte eine entzückende junge Geigerin, hat selbst, während die da in Aktion traten, zurückgehalten, hat sparsame Mimik gehabt. Ich konnte jede Augenbraue, die er hochgezogen hat, und wenn er seine sparsamen Witze macht, es ist unwerfend. Welches Lied magst du denn am liebsten? Unter anderem den grünen Kaktus. Den grünen Kaktus, natürlich. Das ist klar. Aber auch das letzte Lied mit allen zusammen. Ja. Bestes Erleben, es gibt Zugaben ohne Ende. Die Menschen trampeln. Ich bin ganz gespannt. Es gibt ja auch ein Lied, was er immer gerne singt, sage ich Gott sei Dank ja nicht, nämlich dann singt er Kein Schwein ruft mich an, ne? Ja. Ach, er hat so viel gesungen, ich kann es nicht wiederholen. Jedenfalls, du wirst so begeistert. Käthe, ich danke dir, du machst mir sehr viel Spaß und noch mehr Neugierde auf morgen Abend. Ja, ich freue mich. Und ich werde Max Rabe morgen in der Köln Arena hier in Köln auch bejubeln. Wohl, und ich danke dir. Alles Gute. Dir zu reden, danke. Jo, tschüss. Tschüss. So, meine lieben Leute, das war's für heute und für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart in der Technik heute Nacht, Gero Kuntermann. Und wir sind in der Nacht von Montag auf Dienstag natürlich wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival. Und jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Wer den Schnee mag, ein schönes Schneewochenende. Und die auf den Straßen unterwegs sind, hoffentlich kommt ihr gut nach Hause, dass nichts passiert. Alles Gute euch allen. Bis nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.